1. Unglück wir diegenigen treffen, die auf ihren Betten anheilplänen und böses schmieden, ms bei Tagesanbruch or zu führen, sobald es in ihrer Macht steht. 2. Wenn sie Felder begehren, reißen sie dies und sich, und wenn sie Hauser wünschen, nehmen sie dies weg, sie wenden gewollten gegen Menschen und deren Besitz, j sogar gegen den Herrn und sein Erbe. 3. Die Schaub verkündet der Herr, Warlick, ICH plain unheil gegen Diocese Vogue, AUS dessen Jocker Juk nicht befreien und unter dem er nicht aufrecht gehen konnt, denn es word einsieht des Unglücks sein. 4. An jenem Tag word man ein Spotlid über Juk anstimmen und ein Klager erheben, die besait, volage the storing hat uns erreilt, das I gentem minds Vokes word vermessen und verteilt, und niemand word es mehr Zurich geben. Den Anseer Felder werden an Anseer Erober verteilt. 5. Die Schaub wird niemand mehr für dich ein Grundstück in der Versammlung des Herrn vermessen, ms dir zu teilen. 6. Sie fordern, hort auf zu prophezeien. Man soll nicht über solche Dinge sprechen, denn die Schmachungen werden nicht aufhören. 7. O Haus Jacobs, was für ein Ried ist das? Ist der Herr etwa ungeduldig, oder sind seine Taten so beschaffen? Meinen seine Wort nicht viel mehr Guts für diegenigen, die aufrichtig leben? 8. Doch schon lange erhebt sich mein Volk feinslig, indem den Mantel von der Kleidung der Intraced, die Argelos vorübergehen und streit my den. 9. Vertrieb die Frauen meins Volks aus ihren gemütlichen Hausen und beraubt ihr kinder für immer mein Siegens. 10. State auf und get fort. Denn dies ist nicht lange ihr Ruhort, aufgrund der Veren Reinigung, die Unheilvolle Zerstörung verursacht. 11. Wenn jemand der MIT Lehren Wörten und Betragung geht, Juk Volusion sagt, ICH Word Juk von Wein und Starkem Getränk prophezeien, dann wer dies ein willkommener Prophet für Diocese Vogue. 12. ICH Word Ditch, Jacob, Volstandig Sammeln und den Rest Israel zu Sammenfuhren, ICH Word SIEY Scharf in einem Furch und Y ein Herd auf der Wade Verenen, so dass SIE ein Lament Menschenmensch bilden werden. 13. Der Dirch Brecher Word vor ihnen Herzihen, SIE werden Dirch Brechen, Dirch die Tor Schreiten und Hinorsihen, Warende König vor ihnen Herget und der Herr an Irespitzer ist.